Erster David wohnt in einem Haus aus Holz. Er spricht mit Nathan. David sagt, mein Haus ist schön. Aber Gottes Kiste ist in einem Zelt. Zweiter Nathan sagt zu David, tu das. Gott hilft dir. Dritter in der Nacht spricht Gott zu Nathan. Vierter sagt David, du baust kein Haus für mich. Fünfter, ich habe nie in einem Haus gewohnt. Ich war immer in einem Zelt. Das war so seit Ägypten. Sechster, ich habe nie gefragt, warum baut ihr kein Haus aus Holz? Siebter sagt David, du warst ein Hirte. Ich habe dich zum König gemacht. Achter, ich war immer bei dir. Ich habe deine Feinde besiegt. Dein Name wird sehr groß sein. Neunter, mein Volk Israel bekommt einen Platz. Sie wohnen dort sicher. Böse Menschen tun ihnen nichts mehr. Zehnter, ich besiege alle deine Feinde. Ich baue dir ein Haus. Elfter, du wirst sterben. Dann wird dein Sohn König. Ich helfe ihm. Zwölfter, er baut ein Haus für mich. Er bleibt für immer König. Dreizehnter, ich bin wie ein Vater für ihn. Er ist wie ein Sohn für mich. Ich liebe ihn immer. Vierzehnter, er bleibt für immer in meinem Haus. Er ist für immer König. Fünfzehnter, Nathan sagt David alle diese Worte. Sechzehnter, David geht zu Gott. Er sagt, wer bin ich? Meine Familie ist nicht wichtig. Aber du hilfst mir. Siebzehnter, das ist nicht alles. Du sprichst auch über die Zukunft. Du bist sehr gut zu mir. Achtzehnter, was soll ich noch sagen? Du kennst mich gut. Neunzehnter, du tust diese großen Dinge. Du bist sehr gut. Zwanzigster, es gibt keinen Gott wie dich. Wir haben das gehört. Einundzwanzigster, kein Volk ist wie Israel. Du hast sie gerettet. Du hast andere Völker weggejagt. 22. Israel ist für immer dein Volk. Du bist ihr Gott. 23. Bitte halte dein Versprechen. Tu das für meine Familie. 24. Dein Name soll groß sein. Alle sollen wissen, du bist der Gott von Israel. 25. Du hast gesagt, ich baue dir ein Haus. Darum bete ich jetzt zu dir. 26. Du bist Gott. Du sagst gute Dinge. 27. Bitte segne meine Familie. Dann bleibt sie für immer. Was du segnest, ist gut.